Should regret, but I will. hingetaucht im stillen See und habe nicht um Rat gefragt. Dabei wird mir wohl jetzt erst klar, so tief hat ich noch nie gewagt. Es durch und sanft, so eisig kalt, dann von der Strömung hart erfasst. Die Angst, die mich begleitet,